Das Paar. Herr Meier beobachtet das Paar schon eine ganze Weile. Ihr Tisch ist nicht weit entfernt. Er kann beide gut sehen. Die beiden sitzen sich nicht gegenüber, sie sitzen nebeneinander. Schlechtes Zeichen, denkt er. Wer so sitzt, hat nicht vor, viel zu sagen. Wer so sitzt, hat sich nicht viel zu sagen. Wer so sitzt, will den anderen nicht einmal sehen. Aber gut für ihn. So kann er das Paar besser beobachten. Die Frau trinkt ein Glas Weißwein, wahrscheinlich Chardonnay. Der Mann trinkt ein Bier, ein Weizen. Typisch. Die Frau liest die Speisekarte. Sie weiß offenbar nicht, was sie nehmen soll. Sie kann sich nicht entscheiden. Typisch. Frauen wissen nie, was sie nehmen sollen. Sie suchen und suchen und am Ende fragen sie immer: Und was nimmst du, Schatz? Gleich wird sie fragen: Und was nimmst du, Schatz? Jede Wette. Klare Sache. Herr Meier ist sich ganz sicher und er kann sich auch den Rest denken. Das Steak, Liebling, wird der Mann antworten. Das Rindersteak, Medium. Also auf Steak habe ich gar keine Lust, wird sie sagen. Du musst das Steak ja auch nicht essen. Ich bestelle es, nicht du, wird der Mann flüstern, leicht aggressiv. Die Frau wird schweigen und weiter auf die Karte schauen. Sie wird den Fisch nehmen, das Doradefilet. Und bitte mit Salat, keine Pommes, bitte, wird sie sagen. Aber noch liest sie die Karte, konzentriert. Noch glaubt sie, sie könne entscheiden. Aber es ist schon entschieden, alles. Aber zumindest ist sie beschäftigt. Er langweilt sich. Er sieht auf die Uhr. Er hat Hunger. Herr Meier schließt kurz die Augen, öffnet sie wieder. Was ist vorher passiert? Er kann sich alles vorstellen, ganz genau. Er sieht die Szene wie einen Film.